Erstes Buch, elftes Kapitel. Von Geschichte der Abderiten. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Geschichte der Abderiten von Christoph Martin Wieland. Erstes Buch, elftes Kapitel. Etwas von den abderitischen Philosophen und wie Demokritus das Unglück hat, sich mit ein paar wohlgemeinten Worten in sehr schlimmen Kredit zu setzen. Dass man sich aber gleichwohl nicht einbilde, als ob alle Abderiten ohne Ausnahme durch ein Gelübde oder durch ihren Bürgereid verbunden gewesen seien, nicht mehr Verstand zu haben als ihre Großmütter, Ammen und Ratsherren. Abdera, die Nebenbuhlerin von Athen, hatte auch Philosophen. Das heißt, sie hatte Philosophen, wie sie Maler und Dichter hatte. Der berühmte Sophist Protagoras war ein Abderit gewesen und hatte eine Menge Schüler hinterlassen, die ihrem Meister zwar nicht an Witz und Beredsamkeit gleichkamen, aber ihm dafür auch an Eigendünkel und Albernheit desto überlegener waren. Diese Herren hatten sich eine bequeme Art von Philosophie zubereitet, vermittelst welcher sie ohne Mühe auf jede Frage eine Antwort fanden und von allem, was unter und über der Sonne ist, so geläufig schwatzten, dass, insofern sie nur immer Abderiten zu Zuhörern hatten, die guten Zuhörer sich festiglich einbildeten, ihre Philosophen wüssten sehr viel mehr davon als sie selbst. Wiewohl im Grunde der Unterschied nicht so groß war, dass ein vernünftiger Mann eine Feige darum gegeben hätte. Denn am Ende lief es doch immer darauf hinaus, dass der abderitische Philosoph etliche lange, nichts bedeutende Wörter abgerechnet, gerade so viel von der Sache wusste, als derjenige unter allen Abderiten, der am wenigsten davon zu wissen glaubte. Die Philosophen, vermutlich weil sie es für zu klein hielten, in den Detail der Natur herabzusteigen, gaben sich mit lauter Aufgaben ab, die außerhalb der Grenzen des menschlichen Verstandes liegen. Bis in diese Region, dachten sie, folgt uns niemand als, wer unsersgleichen ist, und was wir auch den Abderiten davon vorsagen, so sind wir wenigstens gewiss, dass uns niemand Lügen strafen kann. Zum Beispiel, eine ihrer Lieblingsmaterien war die Frage, wie, warum und woraus die Welt entstanden sei. Sie ging aus einem Ei hervor, sagte einer. Der Äther war das Weiße, das chaos der dotter und die nacht brütete es aus. Sie ist aus feuer und wasser entstanden, sagte ein anderer. Sie ist gar nicht entstanden, sprach der dritte. Alles war immer so, wie es ist, und wird immer so bleiben, wie es war. Diese Meinung fand in Abdera wegen ihrer Bequemlichkeit vielen Beifall. Sie erklärt alles, sagten sie, ohne dass man nötig hat, sich erst lange den Kopf zu zerbrechen. Es ist immer so gewesen, war die gewöhnliche Antwort eines Abderiten, wenn man ihn nach der Ursache oder dem Ursprung einer Sache fragte. Und wer sich daran nicht ersättigen wollte, wurde für einen stumpfen Kopf angesehen. Was ihr Welt nennt, sagte der vierte, ist eigentlich eine ewige Reihe von Welten, die, wie die Häute einer Zwiebel, übereinander liegen und sich nach und nach ablösen. Sehr deutlich gegeben, riefen die Abderiten, sehr deutlich. Sie glaubten, den Philosophen verstanden zu haben, weil sie sehr gut wussten, was eine Zwiebel war. Chimäre, sprach der fünfte, es gibt freilich unzählige Welten, aber sie entstehen aus der ungefähren Bewegung unteilbarer Sonnenstäubchen, und es ist viel Glück, wenn nach 10.000 mal 1.000 übelgeratenen endlich eine herauskommt, die noch so leidlich vernünftig aussieht wie die unsrige. Atomen geb ich zu, sprach der sechste, aber keine Bewegung von ungefähr und ohne Richtung. Die Atomen sind nichts, oder sie haben bestimmte Kräfte und Eigenschaften und, je nachdem sie einander ähnlich oder unähnlich sind, ziehen sie einander an oder stoßen sich zurück. Daher machte der weise Empedokles, der Mann, der, um die wahre Beschaffenheit des Ätna zu erkundigen, sich weislich in den Schlund desselben hineingestürzt haben soll, Hass und Liebe zu den ersten Ursachen aller Zusammensetzungen. Und Empedokles hat recht. Um Vergebung, meine Herren, ihr habt alle Unrecht, sprach der Philosoph Sisamis. In Ewigkeit wird weder aus eurem mystischen Ei noch aus eurem Bündnis zwischen Feuer und Wasser noch aus euren Atomen noch aus euren Homöomerien eine Welt herauskommen, wenn ihr keinen Geist zu Hülfe nehmt. Die Welt ist, wie jedes andere Tier, eine Zusammensetzung von Materie und Geist. Der Geist ist es, der dem Stoffe Form gibt. Beide sind von Ewigkeit her vereinigt. Und so wie einzelne Körper aufgelöst werden, sobald der Geist, der ihre Teile zusammenhielt, sich zurückzieht, so würde, wenn der allgemeine Weltgeist aufhören könnte, das Ganze zu umfassen und zu beleben, Himmel und Erde im nämlichen Augenblick in einen einzigen ungeheuern, gestaltlosen, finstern und toten Klumpen zusammenfallen. Davor wolle Jupiter und Latona sein, riefen die Abderiten, nicht ohne sich zu entsetzen, wie sie den Mann eine so fürchterliche Drohung ausstoßen hörten. Es hat keine Gefahr, sagte der Priester Strobylus, solange wir die Frösche der Latona in unsern Mauern haben, soll es der Weltgeist des Sisamis wohl bleiben lassen, solchen Unfug in der Welt anzurichten. Meine Freunde, sprach der Achte, der Weltgeist des weisen Sisamis ist mit den Atomen, Homöomerien, Zwiebeln und Eiern meiner Kollegen von gleichem Schlage. Einen Demiurg müssen wir annehmen, wenn wir eine Welt haben wollen. Denn ein Gebäude setzt einen Baumeister oder wenigstens einen Zimmermeister voraus. Und nichts macht sich von sich selbst, wie wir alle wissen. Aber man spricht doch alle Tage, dies wird schon von sich selbst kommen oder von sich selbst gehen, sagten die Abderiten. Man spricht wohl so, antwortete jener, allein, wo habt ihr jemals gesehen, dass es wirklich so erfolgt wäre? Ich habe freilich unsere Archonten wohl tausendmal sagen hören, es wird sich schon geben, es wird schon kommen, dies oder jenes wird sich schon machen. Aber wir hatten gut warten. Es gab sich nicht, kam nicht und machte sich nicht. Nur allzu wahr, was die Werke unserer Archonten betrifft, sagte ein alter Schuhflicker, der für einen Mann von Einsicht beim Volke galt und große Hoffnung hatte, bei der nächsten Wahl Zunftmeister zu werden. Aber mit den Werken der Natur, wie die Welt ist, mag es doch wohl anders bewandt sein. Warum sollte die Welt nicht ebenso gut aus dem Chaos hervorwachsen können, wie ein Pilz aus der Erde wächst? Meister Pfrieme, versetzte der Philosoph, zum Zunftmeister soll er meine und aller meiner Vettern Stimme haben, aber keine Einwürfe gegen mein System, wenn ich bitten darf. Die Pilze wachsen freilich von selbst aus der Erde hervor, weil sie Pilze sind. Aber eine Welt wächst nicht von selbst, weil sie kein Pilz ist. Versteht ihr mich nun, Meister Pfrieme? Alle Anwesende lachten von Herzen, dass Meister Pfrieme so abgeführt war. Die Welt ist kein Pilz. Dies ist klar wie Tageslicht, riefen die Abderiten. Da ist nichts einzuwenden, Meister Pfrieme. Verzweifelt, murmelte der künftige Zunftmeister, aber so geht es, wenn man sich mit den Herren abgibt, welche beweisen können, dass der Schnee weiß ist. Schwarz ist, wolltet ihr sagen, Nachbar. Ich weiß, was ich gesagt habe und was ich sagen wollte, antwortete Meister Pfrieme, und ich wünsche nur, daß die Republik, vergeß er die 14 Stimmen nicht, die ich ihm verschaffe, Meister Pfrieme, rief der Philosoph. Wohl, wohl, alles wohl, aber Demiurg, das klingt mir bald so wie Demagog, und ich will weder Demagogen noch Demiurgen haben. Ich bin für die Freiheit, und wer ein guter Abderit ist, der schwinge seinen Hut und folge mir. Und hiermit ging Meister Pfrieme davon. Denn der Leser merkt von selbst, dass alles dies in einer Halle von Abdera gesprochen wurde, und einige müßige Tölpel, die ihn allerwegen zu begleiten pflegten, folgten ihm. Aber der Philosoph, ohne zu tun, als ob er es gewahr werde, fuhr fort. Ohne einen Baumeister, einen Demiurg oder wie ihr ihn nennen wollt, lässt sich vernünftigerweise keine Welt bauen. Aber merket wohl, es kam auf den Demiurg an, ob und wie er bauen wollte. Und lasst sehen, wie er es anfing. Stellt euch die Materie als einen ungeheuern Klumpen von vollkommen dichtem Kristall vor und den Demiurg, wie er mit einem großen Hammer von Diamant diesen Klumpen auf einen Schlag in so viele unendlich kleine Stückchen zerschmettert, dass sie durch den leeren Raum viele Millionen Kubikmeilen herumstieben. Natürlicherweise brachen sich diese unendlich kleinen Stückchen Kristall auf verschiedene Art, und indem sie mit der ganzen Heftigkeit der Bewegung, die ihnen der Schlag mit dem diamantenen Hammer gab, auf tausendfache Art wieder einander fuhren und sich untereinander auf allen Seiten stießen, schlugen und rieben, so entstand daraus notwendig eine unzählige Menge Körperchen von allerlei regelmäßigen und unregelmäßigen Figuren. Dreieckige, viereckige, achteckige, vieleckige und runde. Aus den Runden wurde Wasser und Luft, welche nichts anders als verdünntes Wasser ist, aus den dreieckigen Feuer, aus den übrigen die Erde, und aus diesen vier Elementen setzt die Natur, wie ihr wisst, alle Körper in der Welt zusammen. Das ist wunderbar, sehr wunderbar, aber es begreift sich doch, sagten die Abderiten. Ein Klumpenkristall, ein diamantener Hammer und ein Demiurg, der den Kristall so meisterhaft in Stücken schlägt, dass aus den Splittern, ohne seine weitere Bemühung, eine Welt entsteht. In der Tat die scharfsinnigste Hypothese, die man sehen kann, und gleichwohl so simpel, dass man dächte, man hätte sie alle Augenblicke selbst erfinden können. Ich erkläre mittelst dieser so simpeln Voraussetzung alle möglichen Wirkungen der Natur, sagte der philosoph mit selbstzufriednem lächeln. Nicht ein Wespennest, rief ein neunter, Dämonax genannt, der den Behauptungen seiner Mitbrüder bisher mit stillschweigender Verachtung zugehört hatte. Es gehören andere Kräfte und Anstalten dazu, ein so großes, so schönes, so wundervolles Werk, als dieses Weltgebäude ist, zustande zu bringen. Nur ein höchst vollkommener Verstand konnte den Plan davon erfinden. Wiewohl ich gern gestehe, dass zur Ausführung geringere Werkmeister hinlänglich waren. Er überließ sie verschiedenen Klassen der subalternen Götter, wies einer jeden Klasse ihren besondern Kreis an, in welchem sie arbeitet, und begnügte sich, die allgemeine Aufsicht über das Ganze zu führen. Es ist lächerlich, den Ursprung der Weltkörper, des Erdbodens, der Pflanzen, der Tiere und alles dessen, was in Luft und Wasser ist, aus Atomen oder Sympathien oder ungefährer Bewegung oder einem einzigen Hammerschlag erklären zu wollen. Geister sind es, welche in den Elementen herrschen, die Sphären des Himmels drehen, die organischen Körper bilden, das Frühlingsgewand der Natur mit Blumen sticken und die Früchte des Herbstes in ihren Schoß ausgießen. Kann etwas fasslicher und angenehmer sein als diese Theorie? Sie erklärt alles, sie leitet jede Wirkung aus einer ihr angemessenen Ursache ab, und durch sie begreift man die in jedem andern System unerklärbare Kunst der Natur ebenso leicht, als man begreift, wie Zeuxis oder Parrhasius mit ein wenig gefärbter Erde eine bezaubernde Landschaft oder ein Bad der Diana erschaffen kann. Was für eine schöne Sache es um die Philosophie ist, sagten die Abderiten. Alles, was man daran aussetzen möchte, ist, dass einem unter so viel feinen Theorien die Wahl sauer wird. Indessen machte doch der Pythagoreer, der alles durch Geister bewerkstelligte, das meiste Glück. Die Poeten, die Maler und alle übrige Schutzverwandten der Musen, mit dem sämtlichen Frauenzimmer von Abdera an ihrer Spitze, erklärten sich für die Geister. Doch unter der Bedingung, dass es ihnen erlaubt sein müsse, sie in so angenehme Gestalten, als jedem gefällig sei, einzukleiden. Ich bin nie ein besonderer Freund der Philosophie gewesen, sagte der Priester Strobylus, und aus Ursache. Aber weil doch die Abderiten ihr Grübeln über das Wie und Warum der Dinge nun einmal nicht lassen können, so habe ich gegen die Physik des Dämonax noch immer am wenigsten einzuwenden, unter den gehörigen Einschränkungen verträgt sie sich noch so ziemlich mit. O, sie verträgt sich mit allem in der Welt, sagte Dämonax. Das ist eben die Schönheit davon. Endlich nahm Demokritus das Wort. Soll ich euch, lieben Freunde, nach allen den feinen und kurzweiligen Sachen, die ihr bisher gehört habt, nun auch meine geringe Meinung sagen? Wenn es euch etwa wirklich darum zu tun sein sollte, die Beschaffenheit der Dinge, die euch umgeben, kennenzulernen, so deucht mich, ihr nehmt einen ungeheuern Umweg. Die Welt ist sehr groß, und von dem Standorte, woraus wir in sie hineingucken, nach ihren vornehmsten Provinzen und Hauptstädten, ist es so weit, dass ich nicht wohl begreife, wie sich einer von uns einfallen lassen kann, die Karte eines Landes aufzunehmen, wovon ihm, sein angebornes Dörfchen ausgenommen, alles Übrige, ja sogar die Grenzen unbekannt sind. Ich dächte, ehe wir Kosmogonien und Kosmologien träumten, setzten wir uns hin und beobachteten, zum Beispiel den Ursprung einer Spinnewebe, und dies so lange, bis wir so viel davon herausgebracht hätten, als 5 Menschensinne, mit Verstand angestrengt, daran entdecken können. Ihr werdet zu tun finden, das könnt ihr mir auf mein Wort glauben. Aber dafür werdet ihr auch erfahren, dass euch diese einzige Spinnewebe mehr Aufschluss über das große System der Natur und würdigere Begriffe von seinem Urheber geben wird, als alle die feinen Weltsysteme, die ihr zwischen Wachen und Schlafen aus eurem eigenen Gehirn herausgesponnen habt. Demokritus meinte dies im ganzen Ernst. Aber die Philosophen von Abdera glaubten, dass er ihrer spotten wolle. Er versteht nichts von der Pneumatik, sagte der eine, von der Physik noch weniger, sagte der andere. Er ist ein Zweifler, er glaubt keine Grundtriebe, keinen Weltgeist, keinen Demiurg, keinen Gott, sagte der dritte, vierte, fünfte, sechste und siebente. Man sollte solche Leute gar nicht im gemeinen Wesen dulden, sagte der Priester Strobylus. Ende von 11. Kapitel.